Einmal stimmte er zu unserer großen Überraschung eine ganz neue Melodie an, ein altmodisches Liebeslied, das er wahrscheinlich in seinen Jugendjahren gekannt hatte, bevor er zur See gegangen war. Und so gingen die Dinge ihren Gang. Aber am Tage nach dem Begräbnis, gegen 3 Uhr an einem bitterkalten, nebligen Nachmittag, stand ich einen Augenblick vor der Tür, voll von traurigen Gedanken an meinen Vater. Da sah ich einen Mann langsam auf der Straße näher kommen. Er war offenbar blind, denn er tastete mit einem Stock vor sich her und trug einen breiten grünen Schirm über Augen und Nase. Sein Rücken war gekrümmt, entweder vom Alter oder von Schwäche, und er trug einen großen, alten, zerlumpten Schiffermantel mit einer Kapuze. Nie in meinem Leben hatte ich eine so fürchterlich aussehende Gestalt erblickt. Dicht vor unserem Gasthof blieb er stehen und sagte in einem eigentümlich singenden Ton, wie wenn er in die Luft hineinspräche: »Will ein freundlicher Mensch so gut sein, einem armen Blinden Bescheid zu sagen, der das kostbare Augenlicht in tapferer Verteidigung seines Vaterlandes England verloren hat? Gott schütze König Georg! Und würde er ihm Bescheid sagen, in welcher Gegend des Landes er wohl in diesem Augenblick sein mag?« »Ihr seid beim Admiral Benbow, an der Blackhell-Bucht, mein guter Mann«, sagte ich. »Ich höre eine Stimme«, sagte der Blinde, »eine junge Stimme. Wollt ihr mir eure Hand geben, mein gütiger junger Freund, und mich hineinführen?« Ich streckte meine Hand aus, und dieses greuliche, blinde Geschöpf mit der sanften Stimme packte sie und hielt sie wie in einem Schraubstock. Ich bekam einen solchen Schreck, dass ich meine Hand losreißen wollte, aber der Blinde zog mich mit einer einzigen Armbewegung dicht an sich heran und sagte: »Nun, mein Junge, bring mich zum Captain.« »Herr«, rief ich, »auf mein Wort, das wag ich nicht.« »Oh«, sagte er spöttisch, »wenn's weiter nichts ist. Führ mich sofort hinein, sonst brech ich dir deinen Arm.« Und bei diesen Worten gab er mir einen Druck, dass ich laut aufschrie: »Herr, ich wag es um euretwillen nicht. Der Captain ist nicht mehr, wie er früher war. Er sitzt mit gezogenem Säbel an seinem Tisch. Ein anderer Herr...« »Ach was, marsch«, unterbrach er mich. Und ich hatte niemals eine so grausame, kalte, unangenehme Stimme gehört wie die dieses Blinden. Sie machte mir noch mehr Angst als der Schmerz von seinem Handdruck. Darum gehorchte ich ihm sofort und ging mit ihm die Tür hinein und nach der Schenkstube, wo unser alter Freibeuter saß, der vom Rum halb benebelt war. Der Blinde hielt sich dicht an mich, ohne seine eiserne Faust von mir abzulassen, und sagte: »Führe mich dicht an ihn heran, und wenn ich gerade vor ihm stehe, dann sage: Hier ist ein Freund von euch. Wenn du das nicht tust, dann tu ich was anderes.« Und damit gab er mir wieder einen Druck, dass ich dachte, ich würde ohnmächtig. Ich hatte eine so fürchterliche Angst vor dem blinden Bettler, dass ich an meine Angst vor dem Captain gar nicht dachte. Und als ich die Tür zur Schenkstube aufmachte, rief ich mit zitternder Stimme die Worte, die der Blinde mir befohlen hatte. Der arme Captain blickte auf, und auf den ersten Blick verschwand der Rumdunst aus seinem Kopf und er war vollständig nüchtern. In seinem Gesichtsausdruck lag nicht so sehr Furcht als tödliche Krankheit. Er machte eine Bewegung, wie wenn er aufstehen wollte, aber ich glaube, er hatte nicht mehr genug Kraft in seinem Leib. »Na, Bill, bleib nur ruhig sitzen«, sagte der Bettler. »Wenn ich auch nicht sehen kann, so kann ich dafür hören, wenn einer einen Finger rührt. Geschäft ist Geschäft. Streck deine linke Hand aus. Junge, nimm seine linke Hand am Gelenk und bringe sie an meine rechte heran.« Wir gehorchten ihm beide auf den Buchstaben, und ich sah, wie er mit der Hand, die den Stock hielt, etwas in des Captains Hand legte, die sich sofort schloss. »Na, das ist also abgemacht«, sagte der Blinde, und mit diesen Worten ließ er mich plötzlich los und lief mit unglaublicher Sicherheit aus der Schenkstube heraus und auf die Straße. Ich stand regungslos da und hörte, wie das Auftappen seines Stockes sich allmählich in der Ferne verlor. Es dauerte eine ziemliche Zeit, bis der Captain und ich wieder zur Besinnung kamen. Schließlich ließ ich sein Handgelenk los, das ich immer noch gehalten hatte, und er öffnete seine Faust, beinahe in demselben Augenblick, und warf einen scharfen Blick in die hohle Hand und rief: »Um 10. Noch 6 Stunden. Dann wollen wir sie noch anführen.« Er sprang auf. Aber in demselben Augenblick taumelte er, fuhr mit der Hand an seine Kehle, schwankte einen Augenblick hin und her und fiel dann, indem er einen sonderbaren Ton ausstieß, mit seiner ganzen Länge nach, auf den Boden. Ich lief sofort zu ihm hin und rief nach meiner Mutter. Aber unsere Eile hatte keinen Zweck mehr. Der Captain hatte einen neuen Schlaganfall bekommen und war tot. Es ist merkwürdig. Ich hatte gewiss diesen Mann niemals geliebt, wenn er auch in der letzten Zeit mir leid getan hatte, aber sobald ich sah, dass er tot war, brach ich in eine Flut von Tränen aus. Dies war der 2. Todesfall, den ich erlebte, und der Kummer um den 1. war noch frisch in meinem Herzen.